Es freut mich wirklich sehr, so viele Gesichter, nicht nur Hinterköpfe, sondern auch Gesichter zu sehen an diesem Freitag. Und wie gerade schon sehr gut zusammengefasst worden ist, ist heute eigentlich ein trauriger Tag des Erinnerns, wo ich schon beim Tenor bin, warum ich die Arbeit mache, die ich mache. Also ich werde ganz oft gefragt, warum ich mich mit dem Thema, mit Privilegien, mit Diskriminierung, mit Rassismus auseinandersetze. Und mir ist es absolut wichtig, da die Fallhöhe ganz deutlich einmal zu beschreiben. Und zwar ist es tatsächlich Leben und Tod. Es klingt manchmal sehr pathetisch, aber Marwa El-Sherbini, die Attentate von Hanau, Halle, Kassel und die Liste ist sehr, sehr lang. Die NSU-Morde, das Attentat von München, Olympiazentrum und so weiter und so fort. Das ist die Fallhöhe, warum ich diese Arbeit mache. Weil ganz oft mittlerweile im Diskurs gesagt wird, die wollen alle nur verletzungsfrei durch den Supermarkt gehen. Das ist mir zu wenig. Meine Belange sind auch überhaupt gar nicht so wichtig, sondern hier geht es tatsächlich um das Leben und die Sicherheit von verletzbaren Minderheiten, von MuslimInnen an diesem Tag besonders, von Jüdinnen und Juden, von Sinti und Romnia, von schwarzen Menschen in diesem Land und so viele weitere verletzbare Minderheiten. Wenn man andere Kategorien mitdenkt, queere Menschen zum Beispiel oder die Rechte von Frauen. Und deswegen möchte ich mit Ihnen heute so ins Gespräch kommen. Glauben Sie mir, für mich ist es einfacher, Monologe zu halten. Ich könnte hier 2 Stunden in dieses Mikrofon reden und es wäre einfacher für mich. Ich würde mir wünschen, auch von Hamm, von Ihnen was zu hören, Ihre Fragen beantworten zu können, beziehungsweise Angebote zu machen, ob ich Antworten dann habe, das weiß ich nicht. Und da die Moderation jetzt kurzfristig ausgefallen ist, machen wir das einfach gemeinsam. Wir sind hier alle unter uns. Es wird zwar aufgenommen, aber das kann man sich wegdenken einfach. Und lassen Sie uns einfach ins Gespräch kommen. Ich lese so ein bisschen zwischendurch, wenn Sie mögen. Sie müssen auch nicken manchmal, damit ich das auch mache, so demokratiemäßig, aber nur ein bisschen Demokratie. Spaß. Und dann reden wir, dann quatschen wir zwischendurch einfach. Und dann fange ich einmal an. So ein bisschen durch das Buch. Ich wurde gerade schon gefragt, wie lange das gedauert hat, mehr oder weniger, von der Idee bis zur Realisierung. Das war jetzt bei dem Buch, beim Weißen Fleck, waren das 3 Jahre mehr oder weniger. Und ich bin ja als Buchautor und als investigativer Journalist unterwegs. Das heißt, ich gucke mir sehr viele, sehr langweilige Dokumente an. Das ist meine Arbeit. Ich gucke mir Tabellen an, den ganzen Tag an meinem Schreibtisch, gehe aber auch ganz viel raus und rede mit InformantInnen, schreibe Reportagen. Und das braucht halt seine Zeit. Und dann versuche ich genau diese Erkenntnisse in Buchform zu gießen, um ein Gespräch zu ermöglichen. Sie sehen, ich versuche Werbung für Gespräch zu machen. Mal gucken, ob es klappt gleich. Und dann bin ich auch manchmal eingeladen und vor kurzem wurde ich zu einer großen Konferenz eingeladen. Auf der Bühne sollte ich einen Impulsvortrag halten. Es ging darum, junge Menschen, die meisten von ihnen Studierende, 20 bis 30 Jahre alt, mit frischen Gedanken, pointierter Gesellschaftskritik und konkreten Projektideen zu inspirieren. Hunderte EntscheidungsträgerInnen und Führungskräfte von morgen auf einem Haufen klingt gut, dachte ich. Also habe ich zugesagt. Mit der Einladung bekam ich den Hinweis, dass im Publikum ein Stargast sitzen werde. Jan Böhmermann. Der Fernsehsatiriker sollte kurz nach meinem Auftritt mit seiner Performance auf die Bühne gehen. Ich habe mich deswegen entschieden, über rassistische Satire und meine Kritik daran zu sprechen. Ich hatte entsprechende Texte veröffentlicht, die sich unter anderem mit Böhmermanns Schmähgedicht zur Autokratie unter Recep Tayyip Erdogan in der Türkei beschäftigten. Böhmermann und andere weißdeutsche Medienschaffende griffen dabei auf rassistische Bilder. Haben wir Kinder heute hier? Nee, haben wir nicht. Dann kann ich, okay, dann muss ich nicht zensieren. Böhmermann und andere weißdeutsche Medienschaffende griffen dabei auf rassistische Bilder vom ziegenfickenden Orientalen, vom pädophilen Moslem und stinkenden Anatolen zurück. Gute Satire kann meiner Meinung nach auf solche billigen und diskriminierenden Pointen verzichten. Als die weiße Veranstalterin von meinem Vorhaben erfuhr, rief sie mich panisch an. Was mir eigentlich einfalle, Jan Böhmermann kritisieren zu wollen. Das geht nicht, sagte sie schon zu Beginn des Gesprächs. Böhmermann sei ihr wichtigster Gast und es sei nicht angemessen, seine Satire im Rahmen ihrer Veranstaltung zu besprechen. Er habe als Person der Öffentlichkeit außerdem sehr viel durchmachen und aushalten müssen. Man sollte ihm eine Pause gönnen. Sie bat mich, auf das Thema zu verzichten und machte Druck, dass ich trotzdem auftreten müsse. Meine Stimme sei ihr äußerst wichtig. Nur Jan Böhmermann kritisieren und deutsche Satire dazu, das gehe nicht. Eine halbe Stunde redete sie auf mich ein. Ich mache mir noch heute Vorwürfe, weil ich eingeknickt bin und mein Thema gewechselt habe. Ich hatte sogar vorher ein von mir handsigniertes Buch vorbereitet, in dem ich meine Kritik an rassistischer Satire beschreibe. Dieses Buchexemplar steht noch heute in meinem Bücherregal. Auf der ersten Seite ist dort zu lesen, Zitat, Lieber Jan, ich weiß, dass du genug Beef mit allem Bösen dieser Welt hast. Ciao, wir Nafris sind zu gut erzogen, diskriminiert und entschuldigen uns noch. Danke für deine Arbeit, ich hoffe, wir können im wahrsten historischen Sinne Alliierte sein. Zitat Ende. Selbst bei einer Sache, die mir persönlich so wichtig ist, dass ich mich vor hunderten Menschen auf die Bühne stelle, meine Aufregung herunterschlucke und darüber spreche, selbst dann mache ich mir Gedanken um die Gefühle, den Beef, die Belange jener, die in ihren weißen Privilegien baden und es bis dahin nicht verstanden haben und verstehen wollen. Ich hielt letztendlich einen Vortrag zu einem anderen Thema und ging von der Bühne mit einem sehr schlechten Gewissen mir selbst gegenüber. Das nur als kleine Episode aus dem ersten Kapitel, wo ich viel über die sogenannte weiße Zerbrechlichkeit spreche. Dazu gibt es jetzt einige Updates. Also es geht um dieses Buch, das ist mein erstes Buch, wo ich genau diese rassistische Satire versuche zu dekonstruieren. Und das Update besteht darin, dass Jan Böhmermann dieses Buch gelesen hat und mir geschrieben hat, ob ich ihm das signierte Buch nicht schicken könnte. Und das habe ich dann gemacht, dann hat er sich nie wieder gemeldet, weil er wollte, glaube ich, einfach ein gratis Buch haben. Das ist so meine Vermutung. Was in dieser Szene eigentlich schlummert, ist, dass die Veranstalterin von dieser Veranstaltung auf die Belange von einer Person sehr geachtet hat und auf die Belange von einer anderen Person überhaupt gar nicht geachtet hat. Ich war ja auch da Gast. Ich habe ja direkt vor ihm gesprochen. Und das ist, glaube ich, eine gute Illustration von einer Hierarchisierung im Gespräch, im Diskurs überhaupt bei uns in Deutschland. Wessen Verletzbarkeiten oder wessen Perspektive ernst genommen wird. Abgesehen davon, dass es absolut absurd ist, Jan Böhmermann als Opfer darzustellen. Der kann, also er ist Satiriker, der muss Kritik aushalten. Und die Tatsache, dass ich damals eingeknickt bin, hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich in einer Position war, die gar nicht zu vergleichen ist mit heute. Heute warte ich nur darauf, dass jemand mich anruft und mir das sagt. Dann kommt es halt in das nächste Buch. Tatsächlich, und das ist auch ein kleines Update, vergangene Woche habe ich nicht von dieser Person, aber von dieser Veranstaltungsreihe nochmal eine Einladung bekommen und habe genüsslig abgesagt. Also ich bin einfach in einer anderen Position. Und das betone ich auch, weil ich immer dafür plädiere, die eigenen Privilegien zu reflektieren, zu hinterfragen, aber auch sichtbar zu machen. Ich habe mir das jetzt hier erarbeitet, in dieses Mikrofon zu sprechen und zumindest nicken jetzt zwei Leute sichtbar. Sie lachen hinter der Maske, ich weiß nicht. Natürlich bin ich nicht subaltern, wie man so schön sagt. Also ich habe eine Stimme, ich kann im Mainstream reden und das ist ein Privileg, das ich auch sichtbar und erkenntlich machen möchte. Es ist nur schwierig, wenn diese Art von Silencing, also ich benutze auch einige englische Wörter, wenn Sie irgendwas nicht verstehen, dann können Sie einfach Hand heben und nachfragen. Das ist problematisch, wenn es an verschiedenen anderen Orten stattfindet, wo sich die Leute nicht mehr oder gar nicht so gut wehren können dagegen. An der Hochschule, in Redaktionen zum Beispiel, an der Schule, in der Verwaltung wo sehr häufig alltäglich genau diese Perspektiven klein gehalten werden, beziehungsweise priorisiert werden in das ist wichtig und das ist uns nicht so wichtig. Und so kommt auch so ein Gespräch zustande, das nicht auf Augenhöhe stattfindet. Und das muss, um überhaupt eine inklusive Gesellschaft hinzubekommen, das muss aufhören. Und deswegen versuche ich das im ersten Kapitel zu beschreiben, was es mit Menschen macht, die nicht von Rassismus betroffen sind, also weiße Menschen, wenn man halt über Rassismus spricht. Auch wichtig, Sie sehen, ich kann Monologe halten. Sie müssen mich stoppen. Ich meine es ernst. Hier wird weiter genickt, also Sie haben keine Angst, 2 Stunden mir zuzuhören. Spaß. Wenn ich weiße Menschen sage, meine ich das nicht naturalistisch oder essentialistisch. Was bedeutet das? Weiß ist eine politische Kategorie. Rassismus und Privilegien, das sind Dinge, die über 500 Jahre gewachsen sind oder sogar länger gewachsen sind. Das ist konstruiert. Wir haben Rassismus gelernt. Wir lernen ihn jeden Tag. Ich lerne Rassismus jeden Tag. Sie lernen Rassismus jeden Tag über den Medienkonsum, über Schule zum Beispiel, über Kultur. Sie gehen ins Theater, da kommen rassistische Stereotype vor und so weiter und so fort. Und die gute Nachricht, wenn man das als Definition zugrunde legt, ist, dass man Rassismus auch verlernen kann. Im Gespräch zum Beispiel. Oder dass man gewisse Bücher kauft und verschenkt. Von sehr vielen AutorInnen mittlerweile auch im deutschsprachigen Raum und auch in einen Dialog tritt am Arbeitsplatz, am Ausbildungsplatz zum Beispiel oder im privaten Umfeld. Und es wird ganz häufig sehr gerne falsch verstanden, dass viele Leute denken, alle Weißen sind aufgrund ihres Weißseins böse. Das stimmt so nicht. Dann könnten wir auch an diesem Freitag das schöne Wetter draußen genießen, weil dann bringt es gar nichts, darüber zu sprechen. Wenn die einen qua Hautfarbe böse und die anderen qua Hautfarbe gut sind. Was aber Fakt ist, wenn man weiß in dieser Gesellschaft ist, dann hat man halt Privilegien. Dann wird man am Hauptbahnhof hier nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit angehalten von der Polizei und Racial Profile zum Beispiel. Da wird man nicht wie Marwa El-Sherbini von einem Rechtsextremisten ermordet zum Beispiel. Ganz gezielt. Und deswegen ist es nochmal total wichtig, auf die Konstruktion von Rassismus, von diesen strukturellen Problemen hinzuweisen, die ich gleich nochmal ansprechen möchte. Das passt eigentlich nicht zu mir als Autor, weil ich bin nicht so positiv, ich bin immer so pessimistisch und die Welt geht unter und so weiter und so fort. Aber die gute Nachricht ist, wenn wir Rassismus als Konstrukt verstehen, dann können wir es auch dekonstruieren, verlernen, gemeinsam auch daran arbeiten, es abzubauen in verschiedenen Räumen. Ich hole mal nach unten zurück, da sagten Sie, jeder erlernt also Rassismus. Ne? Ja. Sie auch. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt in meinem ersten Buch beschreibe ich sehr lange anti-schwarzen Rassismus in nordafrikanischen Ländern oder nordafrikanischen Communities zum Beispiel. Wir können auch über antikurdischen Rassismus in türkischen Communities sprechen. Das läuft aber immer zurück auf die Perfektionierung von rassistischen Strukturen über die koloniale Geschichte. Weiße Menschen aus Europa sind in die ganze Welt ausgeströmt, haben Gewalt angewendet und haben so eine Art Hautfarbenskala etabliert, wo dann plötzlich es hieß, die sind minderwertiger vermeintlich als diese Gruppe. Und so hat sich das weiterentwickelt in den Köpfen der Menschen und dazu geführt, dass je nachdem, wo man als Individuum ist, man auch eine andere Position bekommt. Wenn ich hier in Hamm spreche, habe ich eine andere Position, als wenn ich als jemand mit jetzt einem deutschen Pass nach Marokko gehe oder nach Nordafrika, wo meine Eltern stammen. Und es ist auch, es wäre Es gibt ja auch andere Definitionen von Rassismus. Ich war bei der vergangenen Frankfurter Buchmesse und dann kam ein älterer Herr zu mir und hat mir erklärt, dass er der Meinung ist, dass Rassismus in der DNA vom Menschen sei. Und es wäre eine traurige Erkenntnis, weil ich bin ja nicht BioNTech. Also ich kann die DNA nicht manipulieren, also man kann ja dann damit gar nichts machen. Und die These oder die Erkenntnis, dass das konstruiert und über Jahrhunderte auch etabliert worden ist und dass es in uns allen schlummert, eröffnet überhaupt die Möglichkeit, darüber zu reden. Und gleichzeitig ist es aber auch ganz wichtig, das nochmal deutlich zu machen, dass die Strukturen halt so geschaffen sind, dass, ich kenne sie jetzt nicht persönlich, dass sie davon profitieren und meine Wenigkeit nicht. Also es ist alles im Sinne des sogenannten, ich lese auch gleich was dazu, alten weißen Mannes. Ich weiß nicht, Sie sehen sehr jung aus und sehr frisch. Ich wollte damit gar nichts sagen. Er schreibt einen Artikel heute Abend, ich habe mich schon Feinde gemacht. Wenn ich alter weißer Mann sage, dann ist es in erster Linie eine Beschreibung. Weil es wird auch ganz oft mittlerweile im Diskurs, im deutschen Feuilleton zum Beispiel, ganz viele Kolleginnen und Kollegen sehr gern polemisiert. Ach, das sind die Neuen und Rassismus gegen Weiße und so weiter und so fort. Rassismus gegen Weiße wäre möglich, wenn wir zurück in die Zukunft, zurück in die Vergangenheit reisen könnten und Nicht-Weiße Europa besetzen und dann das umdrehen könnten. Wir wissen alle, dass Zeit-Traveling-Reisen funktionieren nicht. Deswegen ist Rassismus gegen Weiße nicht möglich. Und so bin ich immer auch der absoluten Überzeugung, dass man evidenzbasiert diskutieren muss. Was ich in meinen Büchern und Texten auch mache, ist, wie gesagt, diese journalistischen Recherchen von mir, aber auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse von anderen zu nehmen und zu verarbeiten. Wenn wir über aktive Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt sprechen zum Beispiel. Es gibt Studien, es gibt Recherchen, die beweisen, dass wenn man den vermeintlich falschen Namen hat, man in Großstädten in Deutschland keine Wohnung bekommt. Es gibt die jüngste sehr detaillierte Recherche, kommt aus Bremen, ein vermeintlich linker, progressiver Ort, wo die städtische Baugesellschaft eine Liste geführt hat mit Kriterien, wer alles keine Wohnung bekommt. Wenn eine Person ein Kopftuch trägt, sollte sie keine Wohnung bekommen. Wenn eine Person den falschen Namen hat, sollte sie keine Wohnung bekommen. Wenn eine Person den falschen Aufenthaltsstatus hat, sollte sie keine Wohnung bekommen bei dieser Gesellschaft. Das ist die Struktur, über die ich unbedingt reden möchte und muss. Polizeigewalt, da kommen wir vielleicht später dazu, wo ich jetzt jahrelang dazu recherchiere. Es gibt Kriterien bei der Polizei, wer hier in Hamm, in Köln, in Essen, in Berlin, in Hamburg angehalten werden soll und racial profiled werden soll und wer halt nicht. Und deswegen ist es absolut wichtig, nochmal evidenzbasiert zu sprechen und genau diese Daten und diese Realität immer auch abzugleichen mit den eigenen Überzeugungen. Weil Meinungen sind natürlich erlaubt und jede Person kann ihre Meinung auch kundtun. Sie sollte möglichst halt irgendwas mit der Realität zu tun haben. Ich sehe keine fragenden Hände, Gesichter. Ich kann auch weiterlesen. Jemand muss nicken. Sie nicken. Okay. Er hat entschieden. Ich lese weiter. Okay. Also im ersten Kapitel spreche ich über diese Zerbrechlichkeit bei weißen Menschen, wenn es um Rassismus geht. Und im zweiten Kapitel, der Titel lautet Opferolympiade. Im Jahr 2018 hingen einige Monate lang riesige Werbebanner des deutschen Süßigkeitenherstellers Katjes im Hamburger Hauptbahnhof. Der Slogan Alles Veggie prangte darauf. Daneben waren normschöne, an chemisch produzierten Zuckergummis naschende Models zu sehen. Die Botschaft, Süßes ohne jegliche Art von Reue. Eine der Frauen auf den Plakaten, und das hat sich eine raffinierte Werbeagentur ausgedacht, trug ein rosa seidenglänzendes Kopftuch. Ihr Plakat baumelte über den Gleisen in der Mitte eines der größten Verkehrsknotenpunkte im ganzen Land. In Deutschland ist mit einem Kopftuch immer Kontroverse und damit auch Aufmerksamkeit garantiert. Aufmerksam wurde ich danach auf die vielen freiwillig vegan lebenden Menschen, die mich etwas zu euphorisch auf die Kampagne ansprachen. Weil klar, wenn irgendwo eine Kopftuchfrau auftaucht, suchen sich Weiße einen Mohammed, um darüber zu diskutieren. So sagte mir ein Veganer, dass er super inspiriert gewesen sei, als er die Katjes-Werbung im Bahnhof gesehen habe. Wir Minderheiten müssen zusammenhalten. Eine Veganerin schrieb euphorisch auf Facebook, Zitat, VeganerInnen und Muslime united. Gemeinsam sind wir stark und werden das alles durchstehen. Zitat Ende. Was sie genau mit alles meinte, war nicht klar. Ein anderer Veganer nahm die Kampagne zum Anlass, um vom verbreiteten Rassismus gegen Veganer zu erzählen. Er sei neulich, fuhr er im Gespräch fort, im Café eines veganen Supermarkts, wo jedes Produkt so viel wie ein üppiger Einkauf beim Discounter kostet, von der Bedienung diskriminiert worden. Zitat, die Mitarbeiterin vom Café schaute mich an und sagte, dass sie leider keine Kuhmilch für meinen Cappuccino habe. Nur weil ich ein alter weißer Mann bin, kann ich kein Veganer sein? Zitat Ende. Neben mir stand eine andere realitätsbezogene Person und ich mied den Augenkontakt, um nicht kichern zu müssen. Denn dem Veganer mit Rassismuserfahrung kullerten fast die weißen Tränen über die Wangen. Er müsse jetzt einfach stark bleiben, antwortete ich spontan. Mehr brachte ich nicht über die Lippen, auch weil die olympische Hymne so laut in meinem Inneren ablief, dass ich Kopfschmerzen bekam. Auch nur ein kleiner Ausschnitt aus dem zweiten Kapitel. Und was ich versuche mit Opferolympiade zu illustrieren, mit dem Wort, ist so eine Tendenz seit einigen Jahren in Deutschland, dass viele Menschen, die im Diskurs vor allen Dingen mitmachen, sich sehr gerne als Opfer stilisieren möchten. Weil dahinter, glaube ich, die Vermutung liegt, dass man das was zu, das so, es gibt was zu holen. Es gibt so Payback-Opferpunkte. Wissen Sie, so? Also ich habe diese Punkte noch nicht gesehen, aber dass man irgendwie so einen Preis abholen kann, wenn man irgendwie dann so einen Score erreicht. Und eine sehr gute andere Art und Weise, sich als Opfer darzustellen, sind Kolumnisten, ohne zu gendern an dem Fall, die in ihren Kolumnen schreiben, dass sie nichts mehr schreiben dürfen. Also in ihren Kolumnen, die von Millionen von Menschen gelesen und rezipiert werden, steht, dass sie nichts mehr schreiben dürfen. Das ist, glaube ich, Opferolympiade wirklich als Perfektion. Und es ist deswegen schwierig, weil in dem Augenblick, wo Menschen sich als Opfer darstellen, nimmt man Raum ein. In dem Augenblick haben wir weniger Zeit und Ressourcen. Wir leben noch im Kapitalismus. Sie haben sich heute Zeit genommen, Freitagabend sitzen hier, hören mir zu. Aber normalerweise gibt es ja nicht so viele Ressourcen, es gibt nicht so viele Zeit. Menschen müssen arbeiten, müssen sich im Haushalt um ihre Familien oder um sich selbst kümmern, pflegen, Kindererziehung. Und diese Zeitressourcen, diese Energieressourcen, die sehr begrenzt sind, werden aufgebraucht im Diskurs von Menschen, die in diesen Opferpositionen verharren wollen. Und gleichzeitig Betroffene von Rassismus, aber auch von Queerfeindlichkeit, aber auch von Sexismus vorwerfen, dass sie selbst in einer Opferposition sind, wenn sie über ihre Belange sprechen. Und das ist so ein bisschen diese sehr komische Art und Weise, in Deutschland leider Diskurs zu führen, dass es verpönt ist, über die eigenen Belange zu sprechen. Das hat etwas damit zu tun, dass seit Jahrzehnten, wir haben ja hier, glaube ich, auch sehr viele, die sich kommunal um eine inklusive Stadt kümmern. Ne? Wenn Sie in der Verwaltung oder in Vereinen zum Thema, genau, da wird genickt, da, genau, wir haben uns gerade gesprochen. Und ich weiß nicht, vielleicht können Sie gleich nochmal aus Ihrer Perspektive berichten, aber seit Jahrzehnten gibt es ja dieses Integrationskonzept in Deutschland. Also Integration bedeutet eigentlich, dass es ein Ideal gibt und alle, die vermeintlich anders sind, sollen sich doch bitte daran halten. Und dieses Konzept ist sehr teuer. Also alle mehr oder weniger kommunalen Programme zum Thema Integration werden ja gefördert. Aber die Frage, die dahinter steckt, ist, ob dieses vermeintliche Ideal wirklich lohnenswert ist, um sich da rein zu integrieren. Und das mögen natürlich einige Leute nicht, wenn das kritisiert wird, wenn das aufgemacht wird. Und wenn mittlerweile verschiedene Communities und betroffene Menschen sagen, ich möchte für meine eigenen Belange sprechen. Und ich würde dazu raten, das zuzulassen, weil ich der Überzeugung bin, dass Communities, MuslimInnen zum Beispiel, Jüdinnen und Juden, queere Menschen, Sinti und Romnia, wenn es diesen Communities gut geht, geht es der Gesamtgesellschaft gut. Also der Gedanke zu sagen, ach, die denken nur an sich selbst, ist, glaube ich, nicht zielführend. Alleine, weil ich dann weniger zu nörgeln habe, wird es sich lohnen, wenn die Communities sich selbst stärken. Weiterhin sind die Förderrichtlinien, da bin ich jetzt aber nicht praktisch mit dabei, so ausgerichtet, dass es immer um Integration geht. Die, nicht nur, dass die Posten auch immer so heißen, Integrationsministerin, Beauftragte und so weiter und so fort, sondern dass die Projekte auch so ausgeschrieben werden. Dass plötzlich es darum geht, dass ganz viele Geflüchtete, die hier ankommen in Deutschland, sogenannte Integrationskurse machen müssen, wo ihnen beigebracht wird, dass man, keine Ahnung, in Deutschland angeblich pünktlich sei. Also meine Recherche hat was anderes ergeben. Ich bin froh, dass ich mit der Bahn hier rechtzeitig angekommen bin. Und da kann man aber wirklich auch sehr, sehr gut nochmal nachvollziehen, wie komisch dieser ganze Integrationsdiskurs in den vergangenen Jahren ist und was es für Hemmnisse dann gibt, sodass verschiedene Gruppen sich auch entfalten können. Ich kann noch eine kleine Passage aus dem zweiten Kapitel lesen, wenn Sie mögen. Wird genickt? Okay. Im Jahr 2019 führte das Heimatministerium schließlich Deutschfeindlichkeit als neues Themenfeld in der Statistik für politisch motivierte Kriminalität ein. Zwar erwies sich die neue Kategorie aufgrund der unklaren Definition und der verschwindend geringen Zahl als statistisch irrelevant, aber es geht hier ja um eine gefühlte Realität der privilegierten Mehrheit. Kleiner Einschub, wenn meiner Wenigkeit über die Rassismus spricht, dann ist es sogenannte Identitätspolitik. Aber wenn Horst Seehofer über seine Belange spricht, dann kommt ein Heimatministerium bei raus mit einem Milliardenetat. Das ist der Unterschied. Das ist auch tatsächlich das Problem, das nicht vorkommt in vielen Debatten, dass es auch verschiedene Machtpositionen gibt. Antirassistische Debatten sind immer machtkritische Debatten. Aus welcher Position sprechen Menschen? Aus welcher Position können Menschen Entscheidungen treffen? Das würde ich mir auch noch wünschen. Aber jetzt was zu einem ganz anderen Beispiel. In diesem Sinne, also im Sinne vom Heimatministerium, meldete sich eine junge weiße Gymnasiastin, motiviert von ihrer weißen Lehrerin, um einen Vortrag von mir in Stuttgart Anfang 2020 zum Thema weiße Privilegien im deutschen Bildungssystem zu kommentieren. Ich wurde mal von 15 Türken in der Grundschule gemobbt, sagte die Schülerin, und wies darauf hin, dass auch Weiße in Deutschland unterdrückt würden. Ich stellte zunächst eine Sache klar. Mobbing geht gar nicht, egal gegen wen, egal von wem ausgehend. Dann war es mir wichtig festzustellen, dass es einen Unterschied zwischen Mobbing und institutioneller Diskriminierung gibt und dass 15 türkischstämmige Grundschulkinder in Deutschland niemanden institutionell unterdrücken können. Auch nicht, wenn sie dabei von allen anderen türkeistämmigen oder sogar Nicht-Weißen in Deutschland unterstützt werden würden. Denn die Positionierung eines Individuums als Teil einer Mehrheit oder Minderheit zählt. Die gemeinsame Geschichte und Beziehung zwischen Mehrheit und Minderheiten zählen auch. Macht ist ebenfalls ein wesentlicher Faktor. Reverse Racism, wie es in der antirassistischen Fachsprache heißt, kann gar nicht existieren. Dieses Gedankenspiel, denn mehr ist es nicht, beschreibt die Diskriminierung von Weißen durch Nicht-Weiße. Um dies zu ermöglichen, müsste die Menschheit allerdings weit in die Vergangenheit reisen, den Kolonialismus umdrehen, sodass meine Vorfahren Madrid, Paris oder Berlin besetzen könnten, die Ressourcen Europas ausbeuten und eine Weltordnung schaffen würden, in der Afrika, Teile von Asien und Südamerika das Zentrum Europa und Nordamerika die Peripherie bilden. Migrationsströme würden dann aus wirtschaftlichen und politischen Gründen vom Norden Richtung Süden führen. Vielleicht würden dann Weiße systematisch von nicht weiß dominierten Gesellschaften und Staaten unterdrückt und wer weiß, versklavt werden und so weiter und so fort. Wenn das alles so ähnlich gekommen wäre, könnten wir heute über Rassismus gegen Weiße sprechen. Bekanntermaßen kam es aber anders. Ich fragte die Schülerin also, ob sie einen von den 15 ehemaligen MitschülerInnen bei sich auf dem Gymnasium sehe. Sie schüttelte den Kopf. Das liegt an der systematischen Diskriminierung im deutschen Bildungssystem gegen nicht weiße Kinder, erklärte ich ihr. Denn die weiße Gymnasiastin, egal wie sie auf dieser gebrandmarkten und von der baden-württembergischen Bildungspolitik mit Kindern auf Color vollgestopften Schule gelandet war, war dann anscheinend doch eine der wenigen, die da wieder herausgefunden haben. Der große Rest der mehrheitlich nicht weißen Schülerschaft ist Futter für den schlecht bezahlten deutschen Arbeitsmarkt für weniger Qualifizierte geworden. Die junge Frau nickte. Das Mobbing, erklärte die Gymnasiastin zwischendurch, hatte darin bestanden, dass ihre Bullies ihre Sportschuhe einmal versteckt hätten und sie barfuß durch die Turnhalle hatte laufen müssen. Ein anderes Mal hätten die 15 Türken Kieselsteine in ihre Schuhe gelegt, sodass sie sich beim Anziehen wehgetan habe. Das ist nicht nett und sollte nicht passieren. Dieses Mobbing ist aber keine systematische Unterdrückung, wie Racial Profiling zum Beispiel. Keine institutionelle Diskriminierung, wie sie gegen People of Color auf dem Wohnungsmarkt herrscht. Keine strukturelle Benachteiligung von Nicht-Weißen, wie es im deutschen Schulsystem Tradition hat. Und diese Realität, das war mir wichtig zu betonen, stellen auch nicht die subjektive Wahrnehmung der Betroffenen dar. Sie sind messbar, sie sind real, tausendfach beschrieben, aufgearbeitet, nachlesbar. Ich hatte den Eindruck, dass die Gymnasiastin nach unserem Gespräch den Unterschied zwischen Mobbing und der Diskriminierung von SchülerInnen of Color verstanden hatte. Ihre Lehrerin hatte es, nach ihrem Gesichtsausdruck zu urteilen, nicht kapiert. Oder vielleicht wollte sie es nicht verstehen. Ich mache eine rhetorische Trinkpause, falls Sie Fragen haben.